wir uns niemals nehmen. Denn unser Land und seine Geschichte sind keine Gründe, sich zu schämen. Seine Geschichte sind keine Gründe, sich zu schämen.